Mensch erhält die eigene Rasse, indem er onaniert. Was einfach hier beim Menschen ist, der Gästchen impariert. In Schulen lernt man Goethe und wie man subtrahiert, damit man ohne Haus und Gut im Winter nicht erfriert. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Legt sich eine Uhr zur Seite, die dann seine Zeit verwaltet. Träumt vom Marktbaden im Geld. Auf seinem Kontostand steht Welt. Die Menschheit hat sehr viel erreicht, Kirche bis zum Klo. Und Autos fahren mutig schnell, setzen in den Tod. Da ist ein neuer Mensch, wird ab und zu gelehrt. Fähigkeit zur Auferstehung wäre nicht verkehrt. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Leg dich eine Uhr zur Seite, die dann seine Zeit verwaltet. Träumt vom Marktbaden im Geld. Auf seinem Kontostand steht Geld. Oh Gott! Er sich mit Tiereshaar als Zeichen seiner Macht. Der Mensch schöpft gern Farben bei Anbruch jeder Nacht. Der Fingerspitzen müssen zittern, der Himmel muss ins Licht gewittern. Nur bei Eigenfrieden wird gelacht. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank. Der Mensch ist geisteskrank, yeah! Legt sich eine Uhr zur Seite, die dann seine Zeit verwaltet. Träumt vom Marktbaden im Geld. Auf seinem Kontostand steht Welt. Legt sich eine Uhr zur Seite, die dann seine Zeit verwaltet. Träumt von Nacktbaden im Geld. Seinem Kontostand steht Welt.